haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Käfer. Erster Teil. Frau Weber erwartete mich vor einer Siedlung mit Genossenschaftswohnungen und Familiengärten. Es war ein diesiger Morgen und ich hatte noch nicht richtig gefrühstückt. Meine Klientin war jung, dunkelhaarig und durchaus eine Versuchung wert. Allerdings nicht an einem diesigen Morgen und in der Nähe von Familiengärten. Frau Weber zeigte mit ihrem Autoschlüssel auf ein Haus. Da drüben wohnt sie. Interessant. Sehen Sie? Der Vorhang bewegt sich. Wenn ich mich umschaue, bewegen sich fast überall die Vorhänge. Wir scheinen äußerst attraktiv auf die Nachbarn zu wirken. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Haben wir das nicht alle? Ich zum Beispiel habe ein schlechtes Gewissen, weil ich gestern Nacht billigen Whisky getrunken habe. Meine Leber hätte etwas Besseres verdient. Frau Panzer weiß genau, dass ich sie beobachte. Der Name klingt nicht sehr einladend. Sie müssen sie einschüchtern. Und weshalb sollte ich das tun? Weil ich sie dafür bezahle. Zugegeben, es gibt schlechtere Gründe, um jemanden einzuschüchtern. Trotzdem würde ich gerne genaueres wissen. Sie hat meine Käfer gestohlen. Sie sammeln Käfer. Was ist daran ungewöhnlich? Überhaupt nichts. Ich finde, jeder erwachsene Mensch sollte einmal in seinem Leben Käfer sammeln. Besser nicht. Das würde die Preise in die Höhe treiben. Sie kaufen die Käfer. Ich dachte, die fängt man ein. Bei den Käfern, die ich meine, handelt es sich um wertvolle Broschen. Ich habe eine der schönsten Sammlungen. Nein, ich hatte eine der schönsten Sammlungen. Jetzt sind die Käfer weg. Und Sie verdächtigen Frau Panzer. Wen denn sonst? Nur weil die Frau Panzer heißt. Vielleicht sollten Sie auch den Herrn Fühler und die Frau Flügel verdächtigen. Frau Panzer ist meine Putzfrau. Das macht schon mehr Sinn. Sie war vor 2 Tagen in meiner Wohnung und seither vermisse ich die Käfer. Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei? Da war ich schon. Wir haben Frau Panzer noch nicht einmal verhört. Los, sprechen Sie mit der Frau. Ich will meine Käfer zurückhaben. Tot oder lebendig? 45 Stück. Jeden einzelnen und unversehrt. Alles klar? Ich nickte und erkundigte mich schüchtern nach meinem Honorar. Sie versprach mir keinen Käfer, dafür Bargeld. Wenig später stand ich in der guten Stube von Frau Panzer. Ich musste aufs Präsidium. Und ich wurde befragt. Es war demütigend. Sie wissen also, was Ihnen Frau Weber vorwirft. Ich soll sie bestohlen haben. Ich kann es nicht fassen. Sie leben in bescheidenen Verhältnissen. Na und? Sind alle Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen, potenzielle Diebe? Ich will Ihnen eines sagen. Junger Mann. Danke, danke. So etwas Nettes habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich sehe nicht mehr gut. Das wollten Sie mir sagen. Nein, ich muss noch Milch einkaufen. Später. Zuerst reden wir über die Käfer. Genau. Ich will Ihnen eines sagen. Wie war gleich Ihr Name? Maloney. Ein seltsamer Name. Panzer ist auch nicht gerade wohlklingend. In meiner Familie gibt es keine Diebe. Womit wir wieder beim Thema wären. Genau. Ich will Ihnen eines sagen. Nicht schon wieder. Weshalb unterbrechen Sie mich ständig? Schon gut. Ich schweige. Habe ich schon gesagt, dass ich noch Brot einkaufen muss? Die Milch erwähnten Sie bereits. Milch? Nein. Milch habe ich noch genug. Und Käfer. So arm bin ich nun auch wieder nicht. Die Käfer von Frau Weber sind wertvoll. Na und? Ich will Ihnen eines sagen, Herr Käfer. Was ist jetzt schon wieder? Weshalb bücken Sie sich? Ich suche nach dem roten Faden dieser Unterhaltung. Bei mir liegen keine Flusen auf dem Teppich. Darf ich mich in Ihrer Wohnung umsehen? Nein, Sie dürfen nicht. Ich will Ihnen eines sagen. Ja, bitte. Ich habe in meinem Leben für viele wohlhabende Menschen gearbeitet. Nirgendwo finden Sie so viele Diebe und Lügner wie unter wohlhabenden Menschen. Das mag schon stimmen, Frau Panzer, aber Frau Weber sagt, dass die Käfer zeitgleich mit Ihnen aus der Wohnung verschwunden sind. Frau Weber kennt mich nicht. Ich war erst ein einziges Mal in ihrer Wohnung. Nicht sehr reinlich, die Frau geht mich nichts an. Aber feststellen darf ich das doch, oder? Aber klar doch. Die Schwester von Frau Weber ist ein Goldstück. Ich putze seit 5 Jahren ihre Wohnung. Keine Beanstandung in all den Jahren. Im Gegenteil. Sie ruft mich sogar manchmal um Hilfe. Vor einer Stunde. Sie hat ein Problem in ihrer Wohnung. Gehen Sie zu ihr. Sprechen Sie mit ihr. Sie kennt mich. Sie weiß, dass ich keine Diebin bin. Milch! Ich wusste, dass ich etwas vergessen hatte. Sie zeigte mir ein kleines Heft, in dem in zittriger Schrift mehrere Namen und Adressen aufgelistet waren. Frau Webers Schwester hieß Lucia und mit Nachnamen Berger. Ich machte mich auf eine Familienidylle im Grünen gefasst. Doch Frau Berger wohnte in einem Hochhaus mit Blick auf den Industriegürtel der Stadt. Gut, dass Sie gekommen sind. Hat Ihnen Frau Panzer gesagt, um was es geht? Wie gut kennen Sie Frau Panzer? Sie putzt seit Jahren meine Wohnung, ist sowas wie eine Vertraute für mich geworden. Vertraue ihr, deshalb vertraue ich auch Ihnen. Sie werden mir helfen, nicht wahr? Stets zu Diensten. 500 Franken die Stunde ohne Spesen. Eine Stunde sollte reichen. Ist, glaube ich, nicht allzu schwer. Und wo steht der Schrank oder ist es ein Tisch? Habe ihn nicht angerührt. Ich glaube, es ist ein Ausländer. Sind die schwerer als heimische Möbel? Wir könnten ihn in eine Decke einwickeln, damit das Blut nicht überall hintropft. Ich soll für Sie eine Leiche entsorgen. Ich kam nach Hause und da lag der Mann in meinem Schlafzimmer. Ist er nackt? Nein, nein, wahrscheinlich ein Einbrecher. Haben Sie die Tür nicht abgeschlossen? Ich war nur schnell einkaufen, für eine Stunde. Sie müssen zu zweit gewesen sein, der Mörder ist abgehauen und ich werde verhaftet. So schnell wird niemand verhaftet. Stehen Sie mir zur Seite, wenn die Polizei kommt? Ganz nahe, wenn Sie es wünschen. In welchem Sternzeichen sind Sie geboren? Einhorn, Aszendent Heuschrecke. Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Ist vielleicht besser so. Möchten Sie den Toten sehen? Seine Augen sind weit geöffnet. Also, im Dunkeln möchte ich dem nicht begegnen. Obwohl, im Dunkeln sieht man ja nichts. Ich brauche einen Wodka. Möchten Sie auch einen Drink? Ich nickte und wenig später kippte ich ein Glas erstklassigen Bourbon, während sich Frau Berger bereits am zweiten Glas Wodka labte. Die Polizei schien es nicht eilig zu haben. Ich schaute mir den Toten an und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, weiter trinken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Käfer. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Weber ist eine wertvolle Sammlung von Käfern abhanden gekommen. Maloney erfährt, dass es sich um Broschen handelt, die Frau Weber in ihrer Wohnung aufbewahrte. Sie verdächtigt ihre Putzfrau. Diese weist jede Schuld von sich und gibt Maloney die Adresse von Frau Webers Schwester, mit der sie angeblich seit Jahren befreundet ist und die nur Gutes über sie erzählen werde. Als Maloney die Schwester seiner Klientin aufsucht, macht er eine überraschende Entdeckung. Im Schlafzimmer liegt die Leiche eines Mannes. Die Polizei war nicht sehr erfreut darüber, dass Frau Berger ein wenig Wodka über die Leiche geleert hatte. Noch viel weniger erfreut waren die Spurensucher über den Staubsauger, mit dem Frau Berger hantierte, als die Beamten die Wohnung betraten. Ich hielt mich diskret zurück, was wiederum den ermittelnden Beamten nicht erfreute. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erstochen worden. Und in der ganzen Wohnung riecht es nach Alkohol. Sie riechen auch nach Alkohol. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Weshalb haben Sie die Frau nicht zurückgehalten, Maloney? Die Frau ist unschuldig, behauptet sie jedenfalls. Ja, so ist es. So ist es. Bin nach Hause gekommen, lag Mann auf dem Bett. Ich sah raus hier, stand aber nicht auf. Ich sah das Blut, rief meine Putzfrau an. Die riefen die Putzfrau an, damit sie das Blut wegwischt. Bei Blut muss man sofort handeln. Bringt man nicht mehr aus dem Laken und aus dem Teppich. Das habe ich von meiner Putzfrau gelernt. Und das Trinken haben Sie auch von Ihrer Putzfrau gelernt? Nein, von meinem Ex-Mann. Trinken ist besser als streiten, hat der immer gesagt. Bin wieder nüchtern, kann mich zusammennehmen. Was haben Sie eigentlich verloren, Maloney? Oder sind Sie die Putzfrau? Läuft das Geschäft so schlecht, Maloney? Meine Putzfrau hat ihn geschickt. Das ist richtig und gleichzeitig total falsch. Ich bin hier, weil ich von Frau Berger eine Auskunft wollte. Und statt einer Auskunft offerierte Ihnen Frau Berger eine Leiche. Lag einfach da. Ist vermutlich ein Einbrecher, waren zu zweit. Komplize hat ihn erstochen und ist abgehauen. Und was wurde gestohlen? Habe mich umgeschaut, fehlt nur ein Schuh. Ein Schuh? Liegt vielleicht unter dem Bett, soll ich nachschauen? Sie bleiben hier! Kann ich dafür gehen? Sie bleiben ebenfalls hier! Der Mann trug Ausweis und eine Kreditkarte auf sich. Zoran Milo irgendwas. Zoran? Sie kennen den Mann! Kenne keine Einbrecher. Kenne manchmal nicht mal mich selber. Stehe vorm Spiegel und denke, wer ist denn das? Aber das geht vorbei. Frau Berger steht unter Schock. Sie sollten einen Arzt kommen lassen. Wir werden Frau Berger in eine Ausnüchterungszelle stecken. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Verhaftet? Dieser Mann da hat mir versprochen, dass ich nicht verhaftet werde. Dieser Mann ist Philipp Maloney. Seine Versprechen taugen nichts. Ich aber verspreche Ihnen, dass wir Sie verhören werden, bis Sie alles gestehen, sogar Dinge, an die Sie sich nicht mehr erinnern können. Frau Berger wurde bleich und klammerte sich an meinen Arm. Ich hatte ein Einsehen und flüsterte ihr tröstende Worte ins Ohr. Eine Stunde später saß ich in einem Büro und hörte mir die Vorwürfe meiner Klientin an. Sie haben tatenlos zugesehen, wie meine Schwester verhaftet wurde. Glauben Sie mir, das ist halb so wild. Die Polizei wird Sie verhören und danach kann sie wieder nach Hause gehen. Und wenn man sie nicht freilässt? Spätestens in einer Woche hat sie sich an die Untersuchungshaft gewöhnt. Meine Schwester ist Alkoholikerin. Sie wird im Gefängnis draufgehen. Dann sollten wir gemeinsam nach dem Mörder von Zoran Milutinović suchen. Und was ist mit meinen Käfern? Ich habe keine Anhaltspunkte gefunden, dass Ihre Putzfrau etwas mit dem Verschwinden der Käfer zu tun hat. Ich will meine Käfer zurückhaben. Was ist Ihnen wichtiger? Die Käfer oder Ihre Schwester? Nee, darüber müsste ich zuerst nachdenken. Ich schlage vor, ich suche den Mörder von Zoran Milutinović und die Käfer. Vielleicht hat das eine mit dem anderen zu tun. Natürlich hat das eine mit dem anderen zu tun. Meine Schwester hat mir Zoran ausgespannt. Es geschieht ihm ganz recht, dass er tot ist. Wie bitte? Sie kannten den Toten. Ich erwarte ein Kind von ihm. Das darf nicht wahr sein. Ich habe einen Ultraschall gemacht. Möchten Sie die Bilder sehen? Schön der Reihe nach. Zoran war Ihr Freund und heute Morgen liegt er tot im Schlafzimmer Ihrer Schwester. Sie hat ihn mir ausgespannt. Das sagte ich doch schon. Sein gewaltsamer Tod scheint Ihnen nicht sehr nahe zu gehen. Ich habe ja noch das Kind. Es ist ein Junge. Ich werde ihn Zoran taufen. Demnach hat Ihre Schwester Zoran gekannt. Lucia kann sich manchmal nicht mehr erinnern, wenn sie mit einem Mann geschlafen hat. Aber meine Schwester ist keine Mörderin. Tatsache ist, dass Zoran ermordet wurde. Tatsache ist, dass ich ein Alibi habe. Ich war bei meinem Frauenarzt. Vielleicht hat Zorans Tod etwas mit seinem Vermieter zu tun. Die beiden hatten Streit. Sie sollten mit dem Mann reden. Er heißt Mangold. Sie schrieb mir die Adresse auf. Danach bestand sie darauf, dass ich ihr meine Hand auf den Bauch legte, damit der kleine Zoran auch etwas von mir hatte. Ihr Bauch fühlte sich gut an. So gut, dass ich mich gedanklich mit Fernschach ablenken musste. Als mein Bauer einem Springer zum Opfer fiel, war meine Klientin weg und ich wieder voll da. Herr Mangold war der Herr über ein großes Haus mit vielen kleinen Apartments. Auf Sauberkeit lege ich größten Wert. Das riecht man. Hat dir jemand vor kurzem eine Gallone Meister Proper ausgeleert? Ja, die Keime setzen sich überall fest. Die Leute aus anderen Kulturen essen seltsame Dinge. Und seltsame Dinge ziehen seltsame Keime an. Ich will aber keine Keime in meinem Haus. In welchem Apartment lebte Zoran Milutinović? Ach, das war die 253, ist von der Polizei versiegelt worden. Aber ich kann Ihnen ein anderes Appartement anbieten. 12 Quadratmeter mit Dusche, WC und kleiner Kochecke. Da ist sogar mein Büro noch größer. Wohnt man hier wenigstens billig? 2000 im Monat ohne Nebenkosten. 2000 für 12 Quadratmeter, das ist Wucher. Ja, ich zwinge niemanden, bei mir zu wohnen. Und wer leistet sich die teure Kochecke? Ich nehme jeden, der 6 Mieten im Voraus bezahlt. Ehemalige Knastbrüder, Nutten, Illegale, jeden einfach. Und zu welcher Kategorie gehörte Zoran Milutinović? Er konnte sich nicht ausweisen. Vermutlich hielt er sich illegal im Land auf. Mich kümmert das nicht. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Dach. Über dem Kopf lautet meine Devise. Ich bin ein Menschenfreund. Zweifellos gebührt Ihnen eine Medaille für selbstlose Bereicherung. Oho, ich spende jedes Jahr 100 Franken für die Glückskette. Mit den Mieteinnahmen aus diesem Haus könnten Sie die Swissair vor dem Untergang retten. Ich bin Unternehmer. Ich habe zwar keine Angestellten, dennoch trage ich Verantwortung. Im Übrigen bezahle ich überdurchschnittlich gute Löhne. Ich dachte, Sie hätten keine Angestellten. Das stimmt nicht ganz. Ich beschäftige eine Putzfrau. Frau Panzer. Genau. Kennen Sie diese Frau? Teuer, aber gut. Kann ich weiterempfehlen. Ihnen könnte ich übrigens ein Appartement für 1000 Franken im Monat anbieten. 8 Quadratmeter ohne Dusche und WC, dafür im Keller ruhig und beschaulich. Sind Sie interessiert? Ich dachte an mein bescheidenes Büro und schüttelte heftig den Kopf. In einer Bar genehmigte ich mir einen Whisky. Danach sah die Welt ein wenig dunkler aus, weil es mittlerweile Nacht geworden war. Ich wollte mich gerade unter meinen Schreibtisch legen, als ich einen Anruf meiner Klientin erhielt. Offenbar waren ihre Käfer wieder aufgetaucht. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die verschwundenen Käfer, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundenen Käfer. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Weber sind Broschen mit Käfermotiven abhanden gekommen. Sie verdächtigt ihre Putzfrau. Diese schickt Maloney zu Frau Webers Schwester, die über die Rechtschaffenheit der Putzfrau Zeugnis ablegen soll. Stattdessen überrascht Frau Webers Schwester Maloney mit einer Leiche. Maloney erfährt, dass der Tote der Ex-Freund seiner Klientin war. Ihre Schwester wird verhaftet und Maloney soll nach dem wahren Mörder und den verschwundenen Käfern suchen. Es war bereits nach Mitternacht, als ich in jenem lauschigen Wohnquartier eintraf, in dem alles begonnen hatte. Frau Panzer saß auf ihrem uralten Sofa und meine Klientin küsste einen ihrer geliebten Käfer. Sind sie nicht wunderschön? Ich habe die ganze Sammlung wieder. Ich bin glücklich. Immerhin etwas. Frau Panzer macht aber auch keinen unzufriedenen Eindruck. Ich will Ihnen eines sagen. Das kenne ich schon. Zuerst fehlt die Milch und dann fehlt sie wieder nicht. Sind Sie betrunken? Ich bin nüchtern wie eine Designerwohnung. Ich habe die Broschen lediglich aufbewahrt. Soran hat die Käfer gestohlen. Der Vater Ihres ungeborenen Kindes? Er tat mir so leid. Der Dieb tat Ihnen leid. Ich sehe ja, wie dieser Mangold seine Miete auspresst. Aber was soll ich machen? Ich bin auf das Geld als Putzfrau angewiesen. Dieser Soran war ein netter Mensch. Er beklagte sich darüber, dass er sich die Miete nicht mehr leisten könne. Und da gaben Sie ihm den Tipp, die Käfersammlung seiner Ex-Freundin zu klauen? Ich wusste nicht, dass er und Frau Weber liiert waren. Das müssen Sie mir glauben. Das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ich habe meine Käfer wieder. Aber Ihre Schwester sitzt immer noch im Gefängnis. Sie sagten, dass Sie Zorans Mörder finden werden. Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Immerhin sind die Käfer wieder aufgetaucht. Er hat mir so leid getan, dieser junge Mann. Leider war es kein guter Tipp. Diese Broschen sind wertloser Tand. Bitte? Die Käfer sind unbezahlbar. Unbezahlbar? Weil wertlos. Kein Trödler wollte mir mehr als 500 Franken dafür geben. Sammler würden dafür 50.000 und mehr bezahlen. 50.000 für diese scheußlichen Broschen? Sie haben die Broschen für Soran aufbewahrt, sagten Sie. Er kam in die Wohnung, als ich bei Frau Weber putzte. Ich schaute einfach nicht hin. Aber danach rief er mich an, er wisse nicht, wohin mit den Broschen. Er vermutete, dass Mangold heimlich die Zimmer durchsuchte. Deshalb bat er mich, die Broschen für ihn aufzubewahren. Soll ich uns allen ein Frühstück machen? Danke, aber dafür ist es noch ein wenig zu früh. Das macht nichts. Ich gehe rasch Milch einkaufen. Meine Schwester sagte mir, man müsse ihr eine runterhauen, wenn sie von Milch redet. Danach sei sie wieder normal. Sagten Sie Milch? Ich habe noch welche im Kühlschrank. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ich will Ihnen eines sagen. Ich weiß, die Milch ist sauer und der Maloney auch. Soll ich hier eine Ohrfeige verpassen? Lassen Sie die Frau in Ruhe und erfreuen Sie sich an Ihren Käfern. Ich hoffe, dass Sie bis morgen Mittag den Mörder von Zoran gefunden haben. Zoran wurde ermordet? Das ist aber traurig. Er hat mir wertlose Broschen geschenkt. Soll ich die jetzt ins Brockenhaus geben? Frau Panzers Verwirrung schien echt zu sein. Zusammen mit meiner Klientin fuhr ich zurück in mein Büro. Sie war so eingenommen von ihren Käfern, dass sie mich wie Luft behandelte. Ich rief hier ein Taxi und machte es mir unter meinem Schreibtisch bequem. Es verging keine Stunde, ehe ich durch heftiges Klopfen geweckt wurde. Die Schwester meiner Klientin sah abenteuerlich aus. Notfallübung bei der Polizei, Chaos überall, bin einfach abgehauen. Und in einer Bar gelandet. Musst du was trinken? Haben Sie eine Flasche oder zwei? Sie sind mir zuerst ein paar Erklärungen schuldig. Ich schulde niemand was, auch Zora nicht. Sie hatten ein Verhältnis mit Zora? Ich erinnere mich wieder daran, mit ihm geschlafen zu haben. Ich erinnere mich nicht daran, ob's gut war. Egal, er ist tot und ich bin unschuldig. Hatte Zora einen Schlüssel zu ihrer Wohnung? Zora und Dario, alle haben einen Schlüssel. Wer ist Dario? Dario Liebherr. Ein lieber Herr, sage ich immer. Kann ich hier schlafen? Sie schaute sich um, fand aber weder ein Bett noch ein Sofa. Dafür blieben ihre Augen auf einer Flasche Whisky haften. Ich schüttelte den Kopf und wies ihr die Tür. Als ich mein Büro um 3 Uhr morgens verließ, lag sie im Treppenhaus und schnarchte. Zusammen mit einem Polizisten und einem Haftbefehl stand ich wenig später in den 12 Quadratmetern, die Dario Liebherr bewohnte. Ein unauffälliger Mieter, ein sauberer Mieter, 6 Monate im Voraus und nie eine Beanstandung. Sind Sie Dario Liebherr? Ich will mit einem Anwalt sprechen, sofort. Anwälte, Zahnärzte und Politiker kommen mir nicht ins Haus. Dario Liebherr, im Namen der freiheitlichen Unordnung, unfreiheitlichen Ordnung, ich meine, ist ja egal, im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Was hat er angestellt? So ein sauberer und diskreter Mieter kann doch kein Verbrecher sein. Weshalb sollte er sonst hier wohnen? Ich habe lediglich eine Bank überfallen. Das interessiert mich nicht. Ich bin für Mord zuständig. Es war ein toller Überfall. Lief alles glatt. Ich habe 100.000 Franken erbeutet. 100.000? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich eine höhere Miete verlangt. Tatsächlich ein Menschenfreund. Er nimmt es von den Verbrechern und behält es für sich. Der Reihe nach. Wir sind hier, weil Sie einen Mord begangen haben. Das war kein Mord. Das war Notwehr. Sie haben Zoran Milutinovic aus Not begangen haben. Sind Sie sicher, dass der Mann so hieß, Maloney? In Kreuzworträtseln kommen ganz andere Namen vor. Die kann ich mir besser einprägen. Das erstaunt mich nicht. Bei Ihrem Gehirn ist das Verfalldatum längst abgelaufen. Also das geht zu weit. Bei einem Mörder hört für mich der Spaß auf. Ich verlange rückwirkend eine Mietverdopplung. Allein schon wegen der Rufschädigung, die mein Haus erleidet. Was gibt es hier noch zu schädigen? Darf ich jetzt endlich erzählen, weshalb ich diesen Mann aus Notwehr töten musste? Also gut. Aber wehe, Sie lassen ein Detail aus. Es war ein heiterer Morgen. Zuerst ein wenig neblig, aber schon bald drückte die Sonne durch. Was soll das? Sparen Sie sich diesen Unsinn für die Fernsehstationen auf. Ich dachte, Sie wollten jedes Detail hören. Ein Geständnis will ich hören. Ich auch. Das finde ich brutal spannend. Die halten den Mund. Das ist mein Haus. Hier kann mir niemand den Mund verbieten. Noch ein Wort und ich verhafte Sie wegen Nötigung. Tierquälerei und Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Tatsächlich. Sein Mund geht zu und das Geständnis weiter. Wie gesagt, der Tag war heiter. Das sagten Sie bereits. Ich wollte Lucia Berger überraschen in ihrer Wohnung, aber sie war nicht da. Also dachte ich, ich warte auf sie im Bett, nackt. Sie verstehen. Doch anstelle von Frau Berger kam Zoran. Genau. Er kam ins Schlafzimmer und als er mich sah, stürzte er sich auf mich mit einem Stellmesser. Es gelang mir, ihm das Messer aus der Hand zu schlagen. Und Sie waren immer noch nackt, als Sie zuschlugen? Ich war 2 Jahre in fremden Diensten. Ich hatte eine Nahkampfausbildung. Ich nehme es mit jedem Angreifer auf, egal ob ich angezogen bin oder nackt. Sie erstachen Zoran mit seinem eigenen Messer. Es war mehr ein unglücklicher Sturz ins Messer. Ich wollte ihn nicht töten. Oh, das ist beruhigend. Ich glaubte schon, ich hätte mich in Ihnen getäuscht. Einen Bankräuber finde ich in Ordnung, aber einen Mörder dulde ich nicht in meinem Haus. Nicht für so wenig Miete. Es reicht. Sie sind verhaftet, alle beide. Ich brauche dringend einen Whisky. Apropos Whisky, Maloney. Sie wissen nicht zufällig, wo Sie Frau Berger auffällt. Was ist mit Lucia? Ich liebe sie. Ich bete sie an, auch wenn sie zu viel trinkt und sich am nächsten Morgen nicht mehr an mich erinnern kann. Aber was sind schon Erinnerungen? Nur die Gegenwart zählt. Darüber können Sie in einer Zelle nachdenken. Viel dunkler als in diesem Loch ist es im Gefängnis auch nicht. Also ich muss doch sehr bitten. Das ist kein Loch, das ist ein schönes Apartment. Der Polizist verhaftete Mangold und Liebherr. Der eine kam bald schon wieder frei, der andere nicht. Im Treppenhaus vor meinem Büro traf ich auf Frau Berger. Sie war ansprechbar und konnte sich an nichts mehr erinnern. Ich bot ihr an, gemeinsam ein paar Whiskys zu kippen. Ihre Augen leuchteten und ihre Hände zitterten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die verschwundenen Käfer, dritter und letzter Teil.